Zur Gratulation zum gelungenen H-Bombe-Test für die interkontinentale ballistische Rakete in der DVRK veröffentlichte jüngst die Satya-Partei, die Volksunion, das Soziologie-Institut von Bangladesch und das Bangladesch-Korea-Freundschafts- und Solidaritätskomitee eine gemeinsame Erklärung und der Generalsekretär der Arbeiterpartei der Demokratischen Republik Kongo eine Stellungnahme. Darin betonten sie, die DVRK habe mit diesem erfolgreichen Test ihre strategische Stellung noch mehr verstärkt, die bösartigen Erdrosselungs- und Unterdrückungsmachenschaften der Imperialisten entschieden vereitelt und so den unbeugsamen Willen und die Geisteskraft des koreanischen Volkes vor aller Welt noch einmal demonstriert.